Sich entschuldigen. Zu lernen, zu sagen, ich hatte Unrecht, tut mir leid. Oder ich war auf einem Ego-Trip und habe überreagiert. Ich habe sie ignoriert und Loyalität zeitweilig den Vorrang vor Integrität gegeben. Und dann entsprechend zu leben, ist eine der stärksten Formen der Entschuldigung überhaupt. Ich habe selbst gesehen, dass Beziehungen, die seit Jahren zerrüttet waren, durch die Tiefe und Aufrichtigkeit einer solchen Entschuldigung in relativ kurzer Zeit wiederhergestellt wurden. Falls Sie im Eifer des Gefechts etwas gesagt haben, was Sie nicht wirklich so meinten, sollten Sie bei Ihrer Entschuldigung erklären, dass Sie sich von Ihrem Stolz beherrschen ließen und was Sie tatsächlich gemeint haben. Falls Sie aber im Eifer des Gefechts etwas gesagt haben, was Sie durchaus so meinten, erfordert das Wesen der Entschuldigung eine echte Sinnesänderung. Dann müssen Sie es innerlich bereuen, bis Sie ehrlich sagen können: Entschuldigen Sie bitte, ich hatte in Wort und Tat Unrecht und arbeite daran, beides zu korrigieren. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine sehr unangenehme Auseinandersetzung mit einem Mann über eine äußerst wichtige Sache hatte. Von da an beeinträchtigten die damit verbundenen Gefühle die Echtheit unserer Kommunikation, obwohl sie oberflächlich betrachtet höflich und freundlich wirkte. Eines Tages kam er dann zu mir und sagte, die Spannungen in unserer Beziehung machten ihn traurig. Er würde gern die frühere Einheit und Harmonie wiederherstellen. Es sei für ihn ganz schwierig gewesen, in sein Inneres zu blicken, um zu sehen, wo er auf den falschen Weg geraten war. Er wollte sich wirklich entschuldigen. Seine Entschuldigung war so bescheiden und aufrichtig, so ganz ohne jede Selbstgerechtigkeit, dass sie mich dazu veranlasste, ebenfalls in mein Inneres zu blicken und die Verantwortung für meinen Teil zu übernehmen. Wir waren wieder miteinander verbunden. Eine frühere Kollegin erzählte mir einmal von einem Erlebnis bei einem einwöchigen Workshop außer Haus im Rahmen ihrer Arbeit mit einem hohen Führungsteam. Eines Morgens sagte der Unternehmenschef als erstes, jeder in der Gruppe solle sich bemühen, den anderen bei den Diskussionen wirklich zuzuhören und sie zu verstehen, bevor er seine eigenen Ansichten vorbrachte. Um das zu verdeutlichen, erzählte er von einer beeindruckenden persönlichen Erfahrung dieser Art. Ich gebe nun wieder, was jene frühere Kollegin mir über den Verlauf des Nachmittags erzählte. Die Namen wurden, wie bei vielen anderen Geschichten in diesem Buch, geändert. Mitten in unsere Diskussionen hinein fing ein ziemlich unbeliebter Manager namens David an, über ein Geschäft zu sprechen, mit dem er Probleme hatte. Daraufhin stürzte sich die ganze Gruppe verbal auf ihn. Ehrlich gesagt, ich hätte am liebsten selbst auf ihn eingedroschen, doch ich wusste, dass mir das nicht zukam. Dann hörte ich Jack, den Präsidenten, laut lachen. Er lachte den Mann einfach aus, vor der ganzen Gruppe, und die anderen machten natürlich sofort mit. Ich konnte es nicht fassen. Jack hatte uns doch erst vor ein paar Stunden von seiner bewegenden Erfahrung erzählt und darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, abzuwarten, bis man selbst an der Reihe ist und zu versuchen, die Handlungen des anderen zu verstehen. Hatte er das alles vergessen? Nun konnte ich ihn ja nicht gut vor der ganzen Gruppe anfahren, also funkelte ich ihn nur an und er verstand genau, was ich ihm damit sagen wollte. Das war sehr hässlich von Ihnen. Wenn Sie nicht sofort etwas tun, um es wieder gut zu machen, gehe ich. Ich war so wütend, dass ich das wirklich gemacht hätte. Sie waren einfach zu Ihrer alten Streiterei und Ihrer vergifteten Gruppendynamik zurückgekehrt. Jack starrte wütend zurück. Ich richtete mich kerzengerade auf und hielt seinem Blick stand. Er sank fast unmerklich in sich zusammen. Unser Blickduell dauerte etwa 5 Minuten, und die anderen machten den armen David derweil weiter fertig. Dann griff der Präsident plötzlich ein. »Hören Sie auf! Das hätte ich nicht tun sollen. David, ich möchte Sie um Verzeihung bitten.« »Wofür denn?« fragte David ganz verblüfft. Für ihn war das Verhalten der anderen völlig normal. »Das war unangebracht. Ich hätte Sie nicht auslachen dürfen.« Wir haben Ihnen gar nicht zugehört, sondern sind einfach über Sie hergefallen. Verzeihen Sie mir? Ich dachte, dass David, langjähriger Vizepräsident, nun sagen würde, ist schon in Ordnung, kein Problem. Doch er antwortete, ja, Jack, ich verzeihe Ihnen, danke. Das überraschte mich, denn aktiv zu verzeihen erfordert viel mehr Mut, als lediglich zu versuchen, das Geschehene zu vergessen. Ich saß einfach nur da. Jacks Verhalten hatte mich erschüttert. Er hätte sich nicht zu entschuldigen brauchen. Er hätte David nicht vor allen anderen um Verzeihung bitten müssen. Ihm unterstehen 80.000 Leute. Er braucht nichts zu tun, was er nicht tun will. Nach dem Meeting ging ich zu ihm und sagte, immer noch ganz aufgewühlt, »Danke, dass Sie das getan haben.« Er erwiderte, »Es war das Richtige. Danke, dass Sie mich so angefunkelt haben.« Seitdem haben wir nie mehr darüber gesprochen. Doch wir wissen beide, dass wir uns damals sehr gut verhalten haben.